بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wie wir bereits in der letzten Woche gesehen haben, wird Isa عليه السلام, nachdem er erfahren hat, dass er verfolgt wird und dass seine Feinde ihn töten wollen und kreuzigen wollen, wird er von Allah subhanahu wa ta'ala zu sich in den Himmel gehoben. Und Isa عليه السلام wird nicht getötet werden. So wie dies wie es die Juden behaupten, dass sie ihn getötet haben, oder so wie es auch die Christen angenommen haben und geglaubt haben, dass er wirklich getötet und gekreuzigt wurde und dann nach einigen Tagen aus seinem Grab kam und dann in den Himmel gestiegen ist. Wir Muslime, wir glauben daran, dass Isa a.s. weder gekreuzigt noch getötet wurde, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat denjenigen, der ihn verraten hat, und dafür sorgen wollte, dass er hingerichtet wird, hat ihm das äußerliche Erscheinungsbild von Isa a.s. gegeben, als Strafe dafür. Und er hob Isa a.s. zu sich, Jesus, sodass als seine Feinde kamen und den einen Verräter sahen, glaubten sie, dass dieser Jesus ist, dass dieser Isa ist. Und sie haben ihn gefangen und gekreuzigt und getötet. Aber Isa a.s. ist nicht getötet worden und ist auch nicht gekreuzigt worden, sondern er lebt immer noch. Und zur Zeichen der Stunde wird es sein, zum großen Zeichen der Stunde wird es sein, dass Isa a.s. zurückkommen wird auf diese Erde, wie wir dann gleich sehen werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird Isa a.s. auf die Erde wieder zurückschicken, aufgrund zahlreicher Weisheiten, die dahinter stecken. Einmal, um den Juden klarzumachen, dass sie ihn nicht getötet haben. Und dass es eine Lüge ist, das, was sie verbreiten über ihn. Aber auch genauso, um den Christen zu zeigen, dass das, woran sie glauben, genauso verkehrt ist. Dass Isa a.s. nicht getötet wurde und nicht gekreuzigt wurde und auch nicht beerdigt wurde und dann aus seinem Grab herauskam und so weiter und so fort. Aber auch, um der gesamten Menschheit zu zeigen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auch alle Muslime, also die Anhänger von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am meisten Anspruch auf Isa a.s. haben. Weder die Christen noch irgendwer hat mehr Anspruch auf Isa a.s. wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Umma. Weil das sind diejenigen, die an das glauben, was Allah subhanahu wa ta'ala seinem Gesandten offenbart hat. Und die an die Wahrheit glauben und deswegen davon überzeugt sind, dass Isa a.s. weder gekreuzigt noch getötet wurde. Also wie gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, wird Isa a.s. herabsteigen und zurückkommen auf diese Erde. Aber wenn jemand jetzt kommen sollte und fragen sollte, ich habe einen Vers gelesen, wo Allah erwähnt hat, dass Isa a.s. sterben wird, wie ist dieses vereinbar mit dem, was ihr da erzählt? Ihr sagt, Isa ist am Leben, aber im Koran ist ein Vers, wo beschrieben wird, dass Isa a.s. gestorben ist. Allah sagt im Koran, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, als Allah sagte, O Isa, ich werde dich nunmehr abberufen. Und wortwörtlich übersetzt heißt es, ich werde dich sterben lassen und dich zu mir emporheben und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen und diejenigen, die dir folgen, bis zum Tag der Auferstehung über diejenigen stellen, die ungläubig sind. Hierauf wird eure Rückkehr zu mir sein und dann werde ich zwischen euch richten über das, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Also hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala und sagt zu Isa, dass er ihn sterben lassen wird und dann zu ihm emporheben wird. Und die Gelehrten sagen, mit sterben lassen ist hier gemeint, ist der kleine Tod. Und was ist der kleine Tod? Das ist das Schlafen. Der Schlaf ist bekannt als der kleine Tod. Und das ist damit gemeint, Allah subhanahu wa ta'ala ließ Isa a.s. schlafen und dann hat er ihn zu sich gehoben, als die anderen ihn gesucht und gejagt haben. Und als Erklärung dafür, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt genau diese Erklärung in anderen Versen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel an einer anderen Stelle, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Er ist es, der euch bei Nacht abberuft, euch sterben lässt und weiß, was ihr am Tag begangen habt. Und es ist wie der kleine Tod nachts, wenn ihr euch schlafen legt. Und der dann weiß, was ihr dann am Tag begangen habt. Und Allah sagt an einer anderen Stelle, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha. Allah sagt, Allah beruft die Seelen zur Zeit ihres Todes ab und auch diejenigen, die nicht gestorben sind, während ihres Schlafens. Und auch hier in diesem Vers, wenn ihr die Erklärung des Verses euch anschaut, ist hiermit gemeint der kleine Tod, der Tod des Schlafens. Also dass jemand, wenn er sich schlafen legt, ist damit der kleine Tod gemeint und nicht der große Tod. Und wenn wir auch, und viele von euch kennen wahrscheinlich das Bittgebet auswendig, wenn wir aus dem Schlaf aufstehen, dann sagen wir auch ein Bittgebet. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, dass wir sagen sollen, wenn wir vom Schlaf aufstehen, sollen wir sagen, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Gelobt sei Allah, der uns lebendig gemacht hat, nachdem er uns tot machte, im Schlaf. Und zu ihm ist die Wiederauferstehung. Deswegen ist hier der kleine Tod gemeint, in Bezug auf Isa a.s. Er ließ ihn schlafen und hob ihn dann zu sich. Und Allah s.w.t. erwähnt auch im Koran, dass wenn Isa a.s. herabsteigen wird, vom Himmel wieder zurück auf die Erde, dass dieses ein Zeichen auf das baldige Eintreffen der Stunde ist. Weil wir wissen, gibt es 10 Zeichen von den großen Zeichen. Wir haben ja bereits in der Dajjal kennengelernt. Und jetzt besprechen wir Isa a.s. Und selbst Allah s.w.t. erwähnte dies auch im Koran. Allah s.w.t. sagt im Koran, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Und er ist wahrlich Wissen von der Stunde. Und hier spricht er Isa a.s. an. Und er, also Isa, ist wahrlich Wissen von der Stunde des Gerichts. So hegt er keinen Zweifel an ihr und folgt mir. Das ist ein gerader Weg. Und in einer anderen Leseart, in der Leseart von Ibn Abbas und Mujahid, wird dieser Vers anders gelesen. Er wird gelesen, وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ. Und das bedeutet, und er, also Isa a.s., ist wahrlich ein Zeichen von der Stunde. Einer von den großen Zeichen, so wie wir es ja bereits wissen. Deswegen wird Isa a.s. kurz vor dem Eintreffen des jüngsten Gerichts wieder auf die Erde herabsteigen. Und wir werden dann auch gleich sehen, was er tun wird. Und wenn wir uns die authentischen Überlieferungen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam anschauen, dann hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dort ganz genau beschrieben, wie Isa herabsteigen wird, wo er herabsteigen wird, sogar was er wie seine Kleidung aussehen wird und was er tun wird und wo er genau diese Sachen tun wird. So detailliert ist dies in der Sunna beschrieben und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beschrieb sogar, wie Isa a.s. aussieht, ob er jetzt ein großer Mann ist, ein kleiner, ist ein bisschen breiter, ist er schmaler. Er hat ihn so detailliert beschrieben, damit, wenn er in unserer Zeit erscheinen sollte, wir wissen, dass dieser Isa a.s. ist. Genauso, wie er uns vorher beschrieben hat, wie der Dajjal im Detail aussieht. Damit wir Abstand von ihm nehmen, hat er uns auch Isa a.s. im Detail beschrieben, damit wir wissen, dass dieser Isa a.s. ist und dass wir ihm zu folgen haben. Bei Bukhari und Muslim ist verzeichnet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, bei dem, in dessen Hand mein Leben ist, Isa, der Sohn Maryams, wird bald zu euch hinabsteigen als ein gerechter Richter. Er wird das Kreuz brechen, das Schwein töten und die Jizya abschaffen und der Reichtum wird sich so vermehren, dass keiner es wird annehmen wollen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beschrieb ja, was er tun wird. Er sagt, dass er hinabsteigen wird, vom Himmel zurück auf die Erde. Und was wird er machen? Er wird das Kreuz brechen. Er wird ihnen zeigen, dass er weder Gottes Sohn ist, noch Gott ist, noch irgendwas. Er wird ihnen zeigen, dass er ein Gesandter Allahs ist. Und dass es sogar für ihn jetzt verpflichtend ist, wem zu folgen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er muss jetzt dem Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, folgen. Weder muss er jetzt oder darf er jetzt die Tora umsetzen, das Evangelium, nein. Sondern er muss die Gesetzgebung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam umsetzen. Und wir werden gleich sehen, dass in der Zeit von Isa a.s. alle Religionen zugrunde gehen werden. Alle. Bis auf den Islam. Es wird auf der gesamten Erdkugel keine andere Religion mehr geben, außer den Islam. So wie wir es gleich dann sehen werden. Und die Jizya wird abgeschafft. Wie ihr wisst, in der Zeit des Propheten Muhammad s.a.w. oder auch in der Zeit des Sahaba, wenn sie dann ihre Kriegszüge geführt haben, wenn sie in einem Land kamen, haben sie vor die Wahl gestellt. Entweder das Land nimmt den Islam an, wenn nicht, dann müssen sie diese Jizya zahlen. Und wenn sie das auch ablehnen, dann wird ihnen der Krieg erklärt. Und in der Zeit von Isa a.s. können sich zwei Sachen aussuchen. Entweder sie werden gläubig und nehmen den Islam an, oder er wird ihnen den Krieg erklären. Sodass es auf der gesamten Erdkugel keine andere Religion mehr geben wird, bis auf den Islam. Und Isa a.s. wird derjenige sein, der es umsetzen wird. Und wenn einer fragen sollte, wie kann es sein, hat Isa a.s. etwa die Religion von Muhammad s.a.w. geändert? Weil in der Zeit von Muhammad s.a.w. hatten die Leute die Wahl zwischen drei Sachen. Entweder Islam, Jizya oder Krieg. Aber wie kann es sein, dass in der Zeit von Isa a.s. nur zwei Sachen zur Wahl stehen? Wir sagen, weil der Gesandte Allah s.a.w. davon berichtet hat, ist auch dieses von der Gesetzgebung von Muhammad s.a.w. In einem anderen Hadith sagte der Gesandte Allah s.a.w., so wie es bei Abu Dawud verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, zwischen mir und Isa ibn Maryam gibt es keinen anderen Propheten. Er wird auf die Erde hinabsteigen, Isa a.s., er wird auf die Erde hinabsteigen. Wenn ihr ihn seht, werdet ihr ihn erkennen. Und jetzt fängt er an, ihn zu beschreiben. Wie sieht er aus? Er sagt, ein Mann von mittlerer Größe, weder lang noch kurz, weder dick noch dünn. Er hat eine rötlich-weiße Hautfarbe. Sein Haar wird aussehen, als würden Tropfen hinabfallen, obwohl es nicht nass sein wird. Er wird so zarte Haare haben, wenn du es von Weitem siehst, wirst du glauben, dass seine Haare nass sind. Und dass sie tropfen, aber dem wird nicht so sein. Also ein mittlerer Mann, weder groß noch klein, noch dick noch dünn. Er wird von seiner Hautfarbe her leicht rötlich-weiß sein und seine Haare werden geschmeidig sein. Und man wird glauben, dass diese nass sind, obwohl sie es nicht sind. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wie wir ja bereits zuvor gesehen haben, hat sogar den Ort beschrieben, wo Isa alaihi salam herabsteigen wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Muslim verzeichnet ist, Isa wird beim weißen Minarett im Osten von Damaskus herabkommen. Damaskus kennt ihr alle, Damaskus ist die Hauptstadt von Syrien. Und als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hier das weiße oder die weißen Minarette erwähnt hat, gab es diese zu seiner Zeit noch gar nicht. Und trotzdem hat er davon berichtet. Zu seiner Zeit kannten die Leute diese weißen Minarette gar nicht. Und schaut, Ibn Kathir und andere Historiker haben erwähnt, dass im Jahr 741 nach der Hijra, also ungefähr 1340, ist die Moschee al-Dimashqi in Syrien restauriert worden. Und da hat man dann die Minarette weiß gemacht, mit weißen Steinen. Das heißt, zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kannten sie das gar nicht. Aber jetzt gibt es diese Stelle. Und diese Stelle ist bekannt. Und genau an dieser Stelle wird Isa alaihi salam herabsteigen. Im Hadith heißt es weiter, Isa wird beim weißen Minarett im Osten von Damaskus in zwei gelblichen, beigen Gewändern herabkommen, indem er seine Hände auf die Flügel von zwei Engeln legt. Wenn er sein Haupt beugt, tropft es. Und wenn er es erhebt, fallen von ihm Silbertropfen wie Perlen herab. Wie gesagt haben, es sieht so aus, als wären seine Haare nass. Aber es ist nicht nass, weil es geschmeidig und zart ist. Und selbst die Kleidung beschrieb der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. In anderen Überlieferungen sagt er hat zwei Kleidungen an, die leicht gelblich sind, leicht beige sind. Das heißt, wir wissen, wo er herabsteigen wird. Wir wissen, wie er aussieht. Wir wissen, was er zu diesem Augenblick an Kleidung anhaben wird. Deswegen derjenige, der sich mit der Sunna befasst hat, zu dieser Zeit, dieser wird erkennen, wenn Isa alaihi salam dann kommt. Und wie wir bereits in der Überlieferungen von letzter Woche gesehen haben, wenn Isa a.s. herabsteigt, wird er sich nach Jerusalem aufmachen. Warum? Weil zu seiner Zeit der Dajjal noch sein wird, noch leben wird. Und er will ihn ja töten. Und wenn er sich dann aufmachen will, wird zum Gebet gerufen. Und nach mehreren authentischen Überlieferungen wird berichtet, dass dieses das Morgengebet sein wird. Und Isa a.s. wird sich natürlich dem Gebet anschließen. Weil für ihn gilt genau das, was für alle Anhänger von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt. Er wird sich auch zu denen anschließen, um mit ihnen das Gebet zu verrichten. Und wer wird das Gebet führen? Wie wir bereits kennengelernt haben, eines der kleinen Zeichen, Al-Mahdi. Al-Mahdi wird zu dieser Zeit sein und wird die Muslime anführen und wird das Gebet anführen. Aber Al-Mahdi, der sich ja mit der Sunna befasst hat, wenn er dann mitkriegt, dass Isa alaihi salam da ist und er sieht ihn und er weiß sofort, dass er der Gesandte Allahs Isa ist, wird er nach hinten gehen. Natürlich ist es ein Gesandter Allahs. Er will ihn nach vorne lassen, dass er das Gebet anführt. Aber schaut, was Isa a.s. sagen wird, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist. Nein, ihr seid untereinander Anführer. Das ist ein Segen Allahs für diese Umma. Du bist der Führer dieser Leute. Du betest vor. Ich bete hinter dir. Weil das ein Segen von dieser Umma ist. Auch er ist dazu angehalten, wem zu folgen, Muhammad s.a.w. zu folgen. Auch Isa a.s. Und wenn sie dann das Gebet verrichtet haben, wird Isa a.s. sich aufmachen nach Jerusalem, um den Dajjal umzubringen. Und wenn er dann in Jerusalem angekommen ist, klopft er am Tor von Jerusalem. Und es wird ihm das Tor aufgemacht und dann wird der Dajjal da stehen. Und hinter ihm 70.000 bewaffnete Juden. Aber der Dajjal, wenn er Isa a.s. dann sieht, wird er wissen, dass es sein Ende ist. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb es auch, dass er anfangen wird, sich aufzulösen wie Salz im Wasser. Und er wird versuchen zu flüchten. Und der Isa a.s. wird ihn verfolgen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb genau die Stelle, wo er ihn treffen wird. Und wo er ihn einholen wird und wo er ihn töten wird. Er wird ihn, so wie es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, am Bab Lud einholen und ihn dort töten. Und auch dieser Ort war in der Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, nicht bekannt gewesen. Und dieser Ort ist heute bekannt, in der Nähe von Tel Aviv, in Palästin. Selbst den Ort, wo er getötet wird, dieser Dajjal, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, davon berichtet. Warum? Weil er diese Informationen vom Erhaben Allah durch Offenbarung bekommen hat. Und schaut, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, einem anderen Hadith gesagt hat, der bei Imam Ahmed verzeichnet ist, bei Ibn Hibban und von Ibn Hajar als authentisch gestuft wurde. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, in dieser Zeit von Isa wird jede Religion bis auf den Islam zugrunde gehen. Und Allah wird den Dajjal vernichten. Dann werden Friede und Sicherheit auf der Erde herrschen, sodass die Löwen mit den Kamelen, die Tiger mit den Rindern und die Wölfe mit den Schafen weiden. Dann wird eine wunderschöne Zeit kommen. Eine Zeit, wo nur dem Erhaben Allah gedient wird und nichts anderes. Wo es nur eine Religion geben wird, der Islam, die einzig wahre Religion. Nur sie wird existieren. Deswegen sei glücklich, dass du zu dieser einen richtigen Religion angehörst. Sei stolz darauf. Weil du bist der Gerettete. Du bist derjenige, der sich auf der Wahrheit befindet. Du folgst einer Religion, die nicht zugrunde gehen wird. Weil das die Wahrheit ist, weil das die Religion Allahs ist. Weil bei Allahs Vater gibt es nur die eine einzige wahre Religion. Allahs Vater sagt im Koran, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Gewisse Religion ist bei Allah der Islam. Und deswegen wird zur Zeit von Isa a.s., den doch so viele anbeten und sagen, er ist Gott, er ist Sohn Gottes, er ist einer dieser Dreien, er wird ihnen zeigen, dass der einzige wahre Religion ist, die Religion von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und diejenigen, die in der Zeit von Isa a.s. leben werden, sie werden eine traumhafte Zeit erleben. Eine Zeit, wo nur Sicherheit und Friede herrschen wird. Sodass sogar Tiere nebeneinander liegen werden, die sich normalerweise bekämpfen und sich gegenseitig auffressen. So sehr wird Sicherheit herrschen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb in einem anderen Hadith, diese Jahre, wo Isa alaihi salam leben wird, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, und schaut, in was für einem Segen die leben werden. Weil wir leben in einer Zeit, wo der Segen verschwunden ist. Weder Segen in der Zeit, noch Segen im Vermögen, noch Segen in den Angehörigen. Nirgendwo findest du Segen. Überall ist es weg. Die Zeit läuft. Im Vermögen, du verdienst viel vielleicht, aber irgendwie bleibt nichts übrig. Überall ist der Segen weg. Aber zu dieser Zeit schickt Allah den Segen wieder zurück und schaut, wie er sich zeigen wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wie es bei Muslimen verzeichnet ist, daraufhin wird der Erde befohlen, bring deine Früchte hervor und gib deinen Segen her. Dieser Segen, der verloren gegangen ist, gib ihn wieder her. Und an jenem Tag wird eine Gruppe satt werden von einem Granatapfel. Eine Gruppe, eine Riesengruppe von Menschen wird satt werden von einem Granatapfel. Und sie werden Schatten unter seiner Schale finden. Sie werden so groß sein, dass sie sogar als Regenschirm nehmen können, als Sonnenschirm nehmen können. So viel Segen wird die Erde hervorbringen. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, und das Kamel, das gerade ein Junges geboren hat, wird so gesegnet sein, dass seine Milch für eine große Schar genug sein wird. Und eine Milchkuh wird einem ganzen Stamm genügen und eine Milchziege einer ganzen Sippe. So viel Segen wird es in dieser Zeit geben. Und bemerkbar, die Leute werden diesen Segen spüren und leben und erleben, sodass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an einer anderen Stelle gesagt, an einem anderen Hadith dabei bei Albani verzeichnet ist, er sagte, dass sogar wenn einer von euch ein Samenkorn nehmen würde und es auf einen Felsen legen würde, würde die Pflanze herauskommen. So viel Segen wird herrschen. Und er sagte weiter, dass in dieser Zeit weder Neid herrschen wird, noch Hass, noch irgendwas. Die Leute werden zufrieden sein. Sie werden diesen Segen erleben und sie werden zufrieden sein. Und sie werden so viele haben, dass wenn der eine einem anderen was geben will, der andere es nicht annehmen wird, weil er auch genug hat. Und Frieden wird herrschen. Sodass wenn einer auf eine Schlange tritt, die Schlange ihn nicht beißen wird. Und er wird einem Löwen vorbeigehen und der Löwe wird ihm nichts antun. So viel Sicherheit und Friede wird in dieser Zeit herrschen, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat. Und jetzt die letzte Frage, die noch übrig bleibt, wie lange wird Isa a.s. leben? Weil gestorben ist er ja nicht. Aber da er ein Mensch ist, wird er sterben. So wie alle Menschen sterben werden. Und auch er wird sterben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, in dem langen Hadith, den wir bereits kennengelernt haben, er wird 40 Jahre auf der Erde leben und sterben und die Muslime werden dann für ihn beten. Weil auch er wird sterben. Er ist ein Mensch und wird sterben. Er wird 40 Jahre lang herrschen auf dieser Erde, gerecht herrschen. Und so viel Segen wird es auf dieser Erde geben, sodass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam diejenigen beglückwünscht hat, die in seiner Zeit leben werden, weil sie von diesem Segen erfahren werden. Und nach 40 Jahren wird er dann sterben und wir werden dann, inshallah, in der nächsten Woche sehen, das dritte große Zeichen auf das baldige Eintreffen der Stunde, was dann erscheinen wird. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.